Amerika. In unserer Sonntagskolumne macht sich Hans-Joachim Deckert Gedanken über den Euro, Märchen und Wirklichkeit. Das Wortspiel vom Euro, der rein teuro ist, war unvermeidlich. Man musste gar nicht auf einen genialen Gedankenspieler warten, der es erfindet. Die Gelegenheit war günstig, sich den Beweis für die uralte Behauptung, wieder sei alles teurer geworden, ersparen zu können. Was sich reimt, kann nicht falsch sein. Niemals vor der allenfalls halbherzig begrüßten Einführung der europäischen Gemeinschaftswährung war ein Schlagwort derart durch Mark und Bein gegangen. Nie zuvor war mit dem Pfund derart unverfroren gewuchert worden. Niemals hatte man den Pfennig so oft umdrehen müssen wie den Cent des großen Euro-Miniaturspielzeug. Und selten hatte es auch eine so treffliche Gelegenheit für volkstümliche Medien gegeben, sich über die Ausbeutung des kleinen Mannes zu entrüsten. Hier hatte man doch endlich den Schuldigen im Hintergrund gefunden, der an der Preisschraube gedreht hat, wie es so schön bildhaft heißt. Es waren die Politiker, die eine harte D-Mark auf dem Markt für währungspolitische Weicheier verschleudert haben. Dass Helmut Kohl seinen französischen Freund Mitterrand für die deutsche Einheit gewinnen konnte, kostete nicht weniger als die schöne Nachkriegsmark. Weil das alles so gut zusammenpasst, muss endlich die Inflation präsentiert werden, die das Unglück in die Zahlen der Statistik fasst. Und es kam eine große Teuerung, hatte es bei den Brüdern Grimm unschuldsvoll geheißen, und der arme Holzhacker konnte nicht begreifen, warum seine Kinder nicht mehr satt wurden und sie in den finsteren Wald zum Bärensammeln geschickt werden mussten. Diesmal aber hat man die Sache im Griff. Die einzigen, die nicht rechnen können oder wollen, sind die Wirtschaftsforscher und Statistiker, die statt der großen Teuerung das nicht minder ergreifende Märchen vom niedrigen Preisindex herausgefunden haben. Das Volk will jedoch Taten sehen, und weil Wahlkampf ist, müssen Taten hergezeigt werden, wenn man nur wüsste, wie sie beschaffen sein müssten. Immerhin ist es schon gut, wenn man alle potenziellen Verursacher am runden Tisch versammelt und ihnen den bequemen Fluchtweg abschneidet, weil man sich auf einem Gipfel zusammenfindet. Seht nur diese Deutschen, so staunt man in umliegenden Ländern. Was sie anfangen, machen sie gründlich. Die Zuschauer sind freilich gelassener als die Darsteller. In Europas Norden etwa wird darüber nachgedacht, warum in den eurofreien Ländern Dänemark und Schweden derzeit die Preise schneller steigen als in Finnland, wo der Euro eingeführt worden ist. In Österreich beispielsweise wird zwar auch gemurrt, weil man für einen großen braunen mit Apfelstrudel jetzt 4 Euro hinlegen muss, wo zuvor 50 Schilling ausgereicht hatten, und das sind immerhin 7% mehr. Es gibt natürlich viel schlimmere Beispiele, meist aus dem Schutzbereich der Gastronomie und bei anderen Dienstleistungen. Doch immerhin hat die regierende österreichische Rechtskoalition beschlossen, dass alle Gebühren ab- und nicht aufgerundet werden, und deshalb kostet die Autobahnmaut nicht mehr als im vergangenen Jahr. Hingegen hat die rote Stadtverwaltung von Wien den Einzelfahrschein für die öffentlichen Verkehrsmittel gerade um 25% verteuert. Doch es ist keineswegs so, dass im finstern Wald die Hexe auf die Kinder lauert. Das Heimweh nach dem Schilling hält sich in Grenzen, während sich die Deutschen schlecht behandelt fühlen und sich lauthals beklagen, eine merkwürdige Umkehrung üblicher nationaler Verhaltensweisen. Dabei ist die Mark in ihrer letzten Form erst 53 Jahre alt gewesen, und an ihrem Start hatte es einen Generalstreik gegeben, weil Wirtschaftsminister Ludwig Erhard die Preise freigegeben hatte. Als die Korea-Krise im Jahre 1950 erneut die Preise in Bewegung brachte, hätte Kanzler Konrad Adenauer seinen Minister am liebsten aus dem Kabinett geworfen. Ihm schwebte ein Gesetz vor, um die Preise, wie er sagte, in die Hand zu bekommen. Dies ist ein Wunschtraum bis auf den heutigen Tag, und so manchem Politiker zuckt die Preiskontrolle in der Hand und in den Fingern. Eigentlich sollte man klüger sein. Der Wirt, der die Zeichen der Polizeistunde mehr fürchtet als das Marktgesetz, wird die Macht der Konkurrenz umso härter zu spüren bekommen. Auf sie allein ist Verlass.